Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. 13.11.2013, nachdem wir zwei Wochen mehr verkürzte Sitzungen gemacht haben oder nur Smalltalk gehalten haben, machen wir wieder eine offizielle Sitzung. Es ist 20.28 Uhr. Ich wurde als Versammlungsleiter vorgeschlagen. Gibt es dazu eine Gegenrede? Dann ist das so beschlossen. Die Aufnahme mache wie immer ich, wenn ich da bin. Wortmeldungen machen wir, solange wir noch so wenig sind und das gesittet läuft, hier im Mumble-Chat, indem man einfach links in der Chatleiste WM reinschreibt. Ich versuche aufzupassen, dass ich jeden da annehmen kann. Wir haben noch ein Protokoll von unserer letzten offiziellen oder vollständigen Sitzung zu verabschieden. Das war vom 30.10. Darunter steht auch der Link von der Aufnahme im Krähennest. Zeile 42, 43. Gibt es irgendwelche Einreden zu dem Protokoll und der Aufnahme? Dann ist dies so beschlossen, das Protokoll. Übersicht offener Aufgaben und Projekte haben wir vor kurzem nochmal komplett durchgearbeitet. Möchte irgendjemand trotzdem noch was zu dem Komplex sagen? Das ist nicht der Fall. Protokollführer, versuchen wir wieder, dass alle weitestgehend mitschreiben, wenn es irgendwie geht. Ich meine, wir machen ja auch die Aufnahme, das heißt, man kann sich das auch anhören, aber wenigstens ein paar Sachen mit reinschreiben. Ins Wiki übertrage ich dann das Protokoll wieder im Laufe der nächsten Tage. Tagesordnung. Also ja, jemand was dagegen, dass wir das so machen? Also anscheinend nicht. Tagesordnung. Bis jetzt, also ich habe zwei Punkte reingeschrieben, jetzt sind noch zwei dazugekommen. Wir haben es lange nicht mehr gemacht. Ich würde sagen, wir stimmen mal wieder ab. Also erst einmal kann jeder jetzt noch, wenn ihm noch was einfällt, noch was eintragen. Auch die nächsten 10, 15 Minuten sollten wir das Fenster noch offen lassen, Rudi. Weil manchmal dauert es ein paar Minuten, bis man mal kurz nachgedacht hat, was man vielleicht gerne noch thematisieren möchte. Insofern können wir jetzt entweder Stimmen vergeben für die bisher drinstehenden oder wir können die von oben runterarbeiten. Ja, den Einwand fand ich gar nicht schlecht, den du gerade gebracht hast. Ich würde sogar am liebsten dann den Top mit dem Gutachten weiter nach unten schieben, weil das sicherlich am längsten dauern wird, falls es da Diskussionsbedarf gibt. Und würde einfach mal so ein bisschen von oben nach unten mich arbeiten. Möchte jemand beantragen, dass wir Punkte vergeben? Das ist nicht so. Dann legen wir die Tagesordnung mal dementsprechend so fest, dass ich das mit dem Gutachten des SVR weiter nach unten schiebe und von oben nach unten durcharbeite. Gibt es dazu eine Gegenrede? Nein, ich habe Zeit, danke. Gut, fangen wir an mit Top 1. Moment, ich muss nochmal meine kurze Liste hier machen für die Aufnahme. Top 1, geplante CDF-Doku. Ja, da kam gleich die Frage nach der Quelle. Ich habe heute in den Lübecker Nachrichten in der Printausgabe gelesen, dass das ZDF an einer Doku arbeitet über unser Geld- und Finanzsystem. Und dass es wohl im Sommer 2014 dann zunächst über Arte, aber dann wohl auch ein oder war das Arte? Ist ARD, ne? Weiß das jemand? Oder ist es beides, ARD und ZDF? Nee, ARD ist, glaube ich, der Doku-Kanal von ARD und ZDF. Egal, auf jeden Fall wollen sie es halt zuerst über ARTE ausstrahlen und dann aber auch irgendwann wahrscheinlich um 0.45 Uhr im ZDF. Was mich interessiert, ist natürlich, was könnten wir irgendwas tun, damit die auch nicht nur irgendwelche Mythen verbreiten dort? Hat jemand eine Wortmeldung zu dem Top? Der fällt jemandem was gerade dazu ein? Ja, es gibt auf YouTube ein Video, wo ein 12-jähriges Mädchen das Geldsystem bzw. die Schwächen des Geldsystems präsentiert bzw. erklärt. Das kanadische Mädchen, und das willst du jetzt dann auf der Arte-Doku, dass du das mal einspielst oder so? Nee, muss nicht unbedingt eingespielt werden, aber zumindest mal als Anregung geltend lassen. Wenn ich mich richtig erinnere, wird da so ein bisschen der Zins ins Vordergrund gebracht. Das haben wir aber schon, glaube ich, gut herausgearbeitet, dass der Zins überhaupt nicht das Problem ist. Ja, was mir halt so im Kopf rumspürte, ist, ob man nicht mal versucht, Kontakt zu den Redakteuren aufzunehmen und zu sagen, Mensch, wir hätten da vielleicht auch was mitzubringen. Ja, das sind im Wiki sind ja die ein oder andere Ausarbeitung da. Ich habe hier jetzt mal ein Bild fertiggestellt, das lade ich jetzt mal hoch und dann setze ich dann den Link, wenn es soweit ist. Dann können wir das mal aufrufen. Naja, Kontakt aufnehmen ist ja gut und schön, aber dann wie denn, ne? Wie man das macht? Ja, man könnte zum Beispiel, dass wir als Koordinatoren einfach mal eine E-Mail an das ZDF schreiben und uns auf diesen auf diesen Text in den Lübecker Nachrichten beziehen und mal nachfragen, wer denn der Redakteur ist und der Zuständige. Und wenn wir den Kontakt haben, könnte man den fragen, ob er Interesse hätte, auch mal mit einer politischen Partei, einer Arbeitsgruppe einer politischen Partei sich zu unterhalten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Keine schlechte Idee. Bis Sommer 2014 ist ja noch ein bisschen hin. Da sollte man vielleicht ja auch mal einen Mumble-Termin hinbekommen mit so einem Redakteur oder Team oder wie auch immer. Ja, ich weiß nicht, ob das ZDF antworten wird, wenn man ihm schreibt, aber... Also ich weiß es auch nicht, ob das ZDF antworten wird, aber deswegen können wir es ja trotzdem mal versuchen. Waldigl, du wolltest gerade was sagen? Ja gut, eine Mail allein an eine Person gerichtet bringt vielleicht nicht so viel, sondern man müsste an mehrere Stellen gleichzeitig eine E-Mail schreiben. Dass es auch wirklich gehört wird oder dass es gesehen wird, dass sich da jemand drum kümmert. Weil das ist das meiste Problem, dass nur eine E-Mail geschrieben wird, macht mal oder wir haben Interesse und das war's dann und keiner meldet sich. Wenn du dann halt an 2, 3 Redaktionsstellen schreibst und dann halt zusätzlich noch an den ZDF-Vorstand oder sonst was über X10, kannst du da ein paar Leute rausfinden und das klappt meistens. Also ich denke mal, wichtig wäre erstmal der erste Schritt, den zuständigen Redakteur herauszufinden. Ja, wenn du den weißt, ist es einfach. Weil im Regelfall ist die Doku ja auch nur im Auftrag des ZDFs und diejenigen, die das tun, sind jetzt nicht direkt beim ZDF angestellt und dann kann man mit denen eigentlich auch immer Regel sehr gut reden. Also ich schlage jetzt einfach mal vor, dass wir haben es jetzt ja auf der Tagesordnung, wir haben es auf der Aufnahme, dass wir dann vielleicht als Koordinatorenteam uns mal überlegen, wie könnte man da strategisch am besten rangehen oder gibt es irgendwelche andere Ideen von euch, andere Vorschläge? Ich habe mal einen Link reingelegt, das ist vielleicht hilfreich. Ja, den packe ich dann mal ins Pad mit rein. Dankeschön. Gut, gibt's noch Wortmeldungen zu diesem Top? Dann kommen wir jetzt zu Top 2. WSI Hebst Forum 2012, von wem ist das? Ah, Moment, ich weiß, eine Minute brauche ich noch. Dann habe ich wenigstens ein Basisbild mal hochgeladen. Geht das noch zu Top 1, oder wie? Ja, ich brauche nicht mal eine halbe Minute. Ja, aber ich denke mal, das Top 1 ist erstmal im Moment soweit durch. Also ich kenne das Bild ja, was du uns schon mal geschickt hattest. Ich glaube, das ist, mag interessant sein für die anderen, würde jetzt aber nicht mal so ganz zu dem Top passen, weil hier ging es erstmal nur darum, wie was machen wir, wollen wir überhaupt mal Kontakt aufnehmen, zu versuchen und wie macht man es am besten? Okay. Tja, bei Top 2, da habe ich zwar jetzt reingeschrieben, aber eigentlich ist der Auslöser ja der Rudi gewesen. Der hat es ja über die Mailingliste verbreitet. Ich weiß nicht, wer das alles gesehen hat. Diesen Vortrag von der, ich weiß nicht, den Namen gar nicht. Brigitte Unger, glaube ich, hieß sie. Professor Dr. Brigitte Unger. Danke, vom WSI, also das ist die Wirtschaftsforschungsabteilung so der Hans-Böckler-Stiftung, also gewerkschaftsnah. Und das habe ich noch kurz vor der Sendung, kurz vor der Sitzung mir angeguckt. Und ich finde besonders ihre Betonung, vieles wissen wir einfach alles, also was sie da vorbringt, aber am Anfang stellt sie 4 Punkte zusammen, 5 sogar, wo sie ja fragt, hat Politik heute noch eine Chance gegen die Krisenursachen und Krisenfolgen? Und dann wird sie etwas konkreter und sagt, wer gestaltet Wirtschaftspolitik heute eigentlich? Und dann nimmt sie da 5 Bausteine ins Visier, die Herrschaft der Richter und des EuGHs, Dann die Herrschaft der Finanzmärkte, die Financialization. Die Herrschaft der EU, der Bürokratie, also die Kommission und ihre bürokratischen Unterabteilungen. Die Herrschaft der EZB, da meinst du, das sind epistemische Gemeinschaften, das heißt Gemeinschaften, die eine gleiche Wissensgrundlage besitzen, also die gleichen Schulen, die gleichen Studienorte besucht haben, also gleiches Wissen teilen. Und die Herrschaft der Experten, dazu zählte dann also alle die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Ratingagenturen, McKinsey, was weiß ich alles und so weiter. Und diese Aufstellung hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil sie uns zeigt, dass an ganz verschiedenen Stellen und auf ganz verschiedenen Ebenen ja diese Herrschaft heute eigentlich ausgeübt wird. Und das wollte ich einfach mal in die Runde werfen. Es ist sicherlich in einigen Stellen übergreifend über unsere Themen, aber ich glaube mehr und mehr, dass man, wenn man diese Probleme angehen will, dass man also ja auch die auch diese Felder mit berücksichtigen muss in den Überlegungen, um einfach die komplexe Landschaft vollständig zu erfassen. Wischer? Ja, ich habe es auch schon angeguckt. Ich finde den Vortrag, der geht nur 26 Minuten, sehr interessant, weil sie es schafft, irgendwie in dieser doch kurzen Zeit so viele Themen anzusprechen und so viele Probleme aufzuwerfen und sie gut und leicht zu erklären, dass es eigentlich auch was für einen Blog ist. Und ich das mir schon vorgenommen hatte, das mal mit einer kurzen Inhaltsangabe mal noch auf den Blog zu packen. Sehr schön, finde ich gut. Übrigens, weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt oder mitbekommen habt, auf dem Blog ist auch was passiert vor kurzem, also ein paar Artikel gekommen, und unter anderem habe ich nochmal den einen Vortrag dort verlinkt. Ich habe allerdings keine kurze Inhaltsangabe geschrieben, jedenfalls wahrscheinlich nicht so, wie du, Wischer, das gerne hättest. Du kannst gerne bei solchen Sachen das dann überschreiben oder so, wenn du sagst, nee, hier muss eine Inhaltsangabe mit rein. Ich habe es nur einfach schnell reingeschoben. Hat übrigens dann auch gleich mal schnell über 1100 Seitenaufrufe an einem Tag gebracht, weil eben Titel des Videos war Staatsschulden übel oder Mythos, und da springen die Leute drauf wie verrückt, wenn solche Überschriften kommen. Ja, ich würde sagen, die springen auf alles drauf, was du lieferst, eigenartigerweise. Du bist ja der Joker, der bei uns die Zahlen immer nach oben jagen kann. Alle anderen, wenn sie was schreiben, mühen sich ab, überhaupt die Tausenderlinie zu erreichen. Aber du nimmst die immer im Galopp. Vielleicht rufe ich dir ja auch tausendmal auf die Seite. Nein, war ein Scherz. Okay, Top 2 WSI Herbstforum. Gibt es noch Fragen, Wortmeldungen dazu? Na, ich würde einfach sagen, anschauen, die es noch nicht gemacht haben, wie Wischer eben auch schon gesagt hat, und du hast auf die Mailingliste gegeben, hochinteressant, müssen wir jetzt nicht ganz breit drüber diskutieren, aber einfach mal anschauen, sehr lehrreich. Genau, ist nochmal eine Schauempfehlung, der Link steht in Zeile 67 in unserem Pad, und Wischer bekommt jetzt das piratige Mandat auf dem Blog, eine kurze Zusammenfassung und den Link dazu einzustellen. Dann kommen wir jetzt zu Top 3. Tafta ist, glaube ich, auch von Matthias. Ja, das ist natürlich jetzt, sag ich mal, eine ganz große Nummer. Auch das muss heute jetzt nicht ellenlang behandelt werden und wir müssen auch nicht lange darüber diskutieren, aber das wird wahrscheinlich die größte Herausforderung in sämtlichen Feldern für die Piratenpartei, ob das die Netzthemen sind, also CETA, der Nachfolger von ACTA, die Datenschutzverordnungen, die, was weiß ich, die SWIFT-Abkommen, es betrifft die Schiedsgerichte für die Handelsbeziehungen, dass Konzerne dann vor Schiedsgerichten gegen Nationalstaaten praktisch verhandeln dürfen, was schon bei der WTO sehr stark damals gemacht wurde oder immer stärker gemacht wurde. Das ist so allumfassend, und ich habe auch einen Link dazu gesetzt, Le Monde Diplomatique. Es gibt noch einen zweiten im Heise Verlag, den muss ich jetzt gerade noch finden, dann werde ich den auch noch dazu geben. Joachim Paul hat von der Fraktion in NRW einen Pad angelegt, weil auch er gesagt hat, das Thema, das wird wirklich uns in den nächsten Monaten und Jahren massiv beschäftigen. Und Ja, ich habe auch schon mit einigen Leuten telefoniert in der Piratenpartei, wo wir uns überlegt haben, ob wir da nicht mit die verschiedenen Gruppen, die verschiedenen AGs, mit NGOs Kontakt aufnehmen, dass wir da vielleicht sogar eine neutrale Plattform für eine koordinierte Bewegung, um da Widerstand leisten zu können, irgendwie aufbauen wollen. Aber das bedarf dann sicherlich wieder eines Orga-Teams. Diese Gedanken könnten wir vielleicht das nächste Mal in der KOKO vortragen. Das wird einfach ein riesen Thema und es wird auch bei uns in der AG Geldordnung uns beschäftigen, bin ich ganz sicher. Vielen Dank, Matthias. Gibt es irgendwelche Wortmeldungen dazu? Dann weise ich auch nochmal auf den Link hin, Zeile 71 in dem Pad, sollte sich dann jeder nochmal anschauen. Top 4, Kaperbrief von Stefan, nehme ich an. Nö, von mir. Ah, okay. Was? Dann hau rein. Ja, also die Idee hatte ich schon vor ein paar Wochen. Würde euch einfach mal fragen, was ihr davon haltet. Ihr kennt ja sicher alle die Kaperbriefe, so wie die so gemacht sind. Das ist wie so eine kleine Zeitung. Und ich würde gern initiieren und gucken, ob es Mitstreiter gibt, um einen solchen Kaperbrief zu erstellen, eben zum Thema Geld. Ich stelle mir das so vor, also es soll keine Doktorarbeit werden, sondern eher, also wenn ich es jetzt stark übertreiben soll, eher so auf Bildzeitungsniveau, versteht mich da nicht falsch, also einfach gehalten, dass es jeder versteht, durchaus irgendwie mit Titeln, dass die Leute irgendwie darauf reagieren. Es muss nicht sehr ausführlich sein, sondern dass man das Thema mal irgendwie wirft und zum Beispiel die Reihe populäre Irrtümer oder sowas aufnimmt und ja, sowas eben zum Informieren und das halt auch großartig verteilen zu können. Ich selber würde da Tausende von verteilen. Hätte gern eure Meinung, was ihr davon haltet, würde jemand mitmachen. Ich habe schon mal versucht, die Leute vom Kaperbrief zu kontaktieren, aber leider keine Antwort gekriegt. Momentan scheint da so die Luft raus zu sein. Aber vielleicht können wir ja zusammen da was erreichen, wenn Interesse da ist. Ende der Rede. Ich fange an, schreibt bitte, wenn ihr was sagen wollt, WM rein. Das meiner Meinung nach passt das sehr gut eigentlich in das Thema, was wir vor 3 Wochen, glaube ich, mal besprochen hatten. 3 oder 4, was leider noch nicht weitergeführt wurde. Liegt auch an mir, muss ich ehrlich sagen. Da ging es darum, wollen wir ein bisschen offensiver unsere Themen verbreiten. Und ich hatte damals gesagt, ich wollte mal versuchen, eine Koordinatoren Versammlung zusammenzurufen innerhalb der AG, um darüber mal zu sprechen, was könnte man machen. Hab's leider verpeilt. Sorry, meine Schuld. Aber das kommt eigentlich mit so in die Richtung, glaube ich. Kaperbrief machen, irgendwie Piratentaxi und was es nicht alles gibt, was man da machen kann. Also ich bin absolut dafür, würde mich auch gerne mit einbringen, wenn ich irgendwie helfen kann und ja, jetzt vielleicht auch mal andere, die was sagen wollen. Ja, so viel Reaktion hatte ich vorher schon. Also ich denke mal, als erstes müsste man halt mit den Leuten vom Kaperbrief vielleicht Kontakt, also mir antworten sie nicht. Also ich habe denen nichts getan oder sowas. Vielleicht sind die, oder vielleicht versuche ich es nochmal. Oder jemand, der ein bisschen prominenter ist. Und gut, wenn es natürlich niemand darauf reagiert, dann versuche ich alleine weitermachen. Also zum Inhalt da hätte ich jetzt mal ad hoc, ich setze jetzt mal ich poste jetzt 2 Links und einfach mal eben reingucken. Ich kann mir nämlich auch einen Inhalt Kaperbrief mal in der Form vorstellen. Ja, also mit Auslöser für die Idee war letztlich die Wahlanalyse, die da besagt hat, dass die meisten Leute sich für Demokratiebeteiligung und sonst was, das war für die gar nicht Thema Nummer 1, sondern das waren alles Themen, die irgendwie mit Geld und der Brieftasche der eigenen zu tun hatten. Ich meine, dass mir das Thema irgendwie liegt, das ist ja klar und euch auch. Vielleicht können wir damit ja was reißen. Ja, Axel hat die beiden Links gepostet. Schau sie dir mal an. Hallo? Ja, wie gesagt, aus meiner Sicht bin absolut dafür, biete mich auch gerne an, mitzuarbeiten. Vielleicht wäre es am sinnvollsten, wenn du mal zu so einem kleinen Orga-Termin einlädst über die Mailingliste. Wer Lust hat mitzuarbeiten, kommt, ne, machst du irgendwie einen Termin, was weiß ich, Freitag 21 Uhr oder sowas und sagt, da treffen wir uns im Kaminzimmer und wer Lust hat, kommt dazu und besprecht mal, wie kriegt man es am besten hin, wie macht man sowas am schlauesten. Okay, dann werde ich mir mal einen Termin überlegen. Hat noch jemand eine Wortmeldung zu diesem Top? Kommen wir zu Top 5, der ist von Cosmic. Ja, schönen guten Abend. Ich habe ja wieder mal, wie immer, meinen Top schon im Pad beschrieben. Es geht halt darum, dass der Raven ja seit geraumer Zeit unsere YouTube-Clips nicht mehr produziert. Also die Aufzeichnungen von den Podiumsdiskussionen, die dann auf YouTube hochgeladen werden. Diese Videos kann er nicht mehr machen. Ich habe jetzt in Berlin jemanden gefunden, der die so circa für den Kurs 50 Euro herstellen würde für uns. Und zwei von den Clips, also jetzt, was war das? Der vorletzte war die Ulrike Herrmann und Sven Giegold. Die zwei Clips, die sponsere ich jetzt einfach mal. Aber es werden ja weitere kommen. Und da würde ich gerne eine Fundraising-Sache mal ausprobieren wollen über so eine Fundraising-Plattform. Ja, und da wollte ich jetzt einfach euer Okay dafür einholen. Ich hoffe, das kriege ich, weil ich müsste da natürlich auch ein bisschen das gestalten. Das heißt, da würde ich ganz gerne unser Logo einbauen und verschiedene andere Dinge und das sozusagen für unsere AG inszenieren und ja, das ist eigentlich das Thema. Ich habe an eher mal einen geringen Betrag gedacht, weil dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass es zusammenkommt. Also sagen wir mal vielleicht für 5 Clips, also so roundabout 250 bis 300 Euro einsammeln. Ja, das würde ich halt komplett organisieren, sozusagen mit beratendem Mandat, auch die Abrechnung über mein Konto und so weiter und dann die Bezahlung der Clips. Ja, das wäre so das Ding. Da wollte ich mal fragen, was ihr davon haltet. Oder ob es irgendjemanden gibt, der meint, das geht ja gar nicht oder so. Schade. Ich wollte auch erst, ich habe dich gesehen, Wischer. Ich, weil keiner was geschrieben hatte, habe ich es jetzt nicht geschrieben. Ich würde gerne vorab. Es gibt ja diese Seite immer, was weiß ich, ich spende 50 Euro, wenn mindestens 50 weitere Piraten 1 Euro spenden oder so, ne? Du weißt, was ich meine, Cosmic? Ja, ja, stimmt. Das wäre auch eine Idee. Das könnte ich und das würde ich zum Beispiel jetzt mal so als Vorschlag machen. Ich sehe ja und habe es ja auch gerade rausgehört, dass du da auch interessiert bist. Also ich würde mich daran beteiligen, an einer Aktion, was weiß ich, wenn du vielleicht noch ein zweiter oder dritter dazu, wenn wir sagen, also wir 2, 3 oder 4 spenden jeder 50 Euro für die nächsten 5 zu produzierende Videos, wenn mindestens 50 andere 1 Euro spenden oder sowas. Ja, es ist auch eine gute Idee, ja. Pledgebank heißt es, glaube ich. Genau, also da bin ich bereit, einen Fuffi reinzuhauen für so eine Aktion, aber eben macht halt nur Sinn, wenn dann auch ein bisschen ein bisschen wirksam das verbreitet wird. Und wenn nur dann die anderen nur 1 Euro reinpacken, würde mir schon reichen. Wischer? Wo fange ich an? Mich interessiert, wie das Fundraising direkt selbst funktioniert. Haust du da selbst einfach nur irgendwo auf irgendeiner Plattform was raus und sagst, ja, ich will Geld für bla bla bla und hoffst, dass irgendjemand da vorbeikommt oder wie läuft das? Das ist genau das, womit ich mich dann mal genauer beschäftigen würde. Also grob gesagt weiß ich, wie es läuft. Und zwar wirst du eben Mitglied auf so einer Plattform, zum Beispiel Start Next. Und dann legst du da einfach ein Projekt an. Und die Leute müssen auch Mitglieder sein, also sie müssen sich registrieren in dem Portal. Dann musst du, glaube ich, ein gewisses Quorum erreichen an Unterstützern. Und wenn es genug Leute gibt, dann kannst du sozusagen das Fundraising starten. Und dann musst du auch den Betrag erreichen. Wenn du ihn nicht erreichst, wird das Geld wieder zurücküberwiesen an die Spender. Wird der Betrag erreicht, dann wird er eingezogen und dann kriegst du das Geld und diese Crowding-Plattform nimmt halt x%. Wie viel, weiß ich jetzt auch nicht so Details, aber so im Prinzip läuft's ab. Also ich Ich finde die Idee super genial. Ja, also ich mache mir zurzeit ein bisschen Gedanken, so Crowdfunding und so weiter. Für was kann man das alles anwenden? Und ich finde das so genial, weil wir dadurch wieder, weil wir dadurch neue Leute erreichen. Also die Öffentlichkeit, die da entsteht, das sind ja, tummeln sich ja interessierte Leute, die an Kunst und Kultur und Unternehmertum und allen möglichen interessiert sind, die ganz offen sind. Und ich würde fast sagen, dass diese Art, diese Leute zu erreichen und die Idee, dort auch Netzwerke irgendwie zu initiieren, fast dann der Betrag, der dann rauskommt, fast sozusagen nur noch das Sahnehäubchen ist. Also super Idee, danke. Ja, danke. Ja, das stimmt. Also den PR-Faktor hat man in jedem Falle. Habe ich auch gerade daran gedacht, weil du wirst ja dann sagen, wofür brauchst du das? Und dann wirst du ja zeigen, ja, wir machen hier diese Gespräche und diese Videos und deswegen brauchen wir das Geld. Genau. Ja, das. Ich habe mich zu Wort gemeldet und sonst kein anderer. Das ist natürlich genau das andere zu dem, was ich dachte mit dem Pledgebank, weil das eher wahrscheinlich nur AG intern fast laufen würde. Das, was du dir vorstellst und was Bunky auch gerade sagte, ist sicherlich auch marketingtechnisch noch ein bisschen schlauer. Mein Vorschlag jetzt an dieser Stelle, andere können natürlich auch was dazu sagen, mach doch mal irgendwie ein kleines Konzept oder sowas und stell's in einer unserer nächsten Sitzungen vor. Genau, so würde ich das auch machen. Also ich beschäftige mich jetzt damit, bereite es alles vor und dann zeige ich euch das nochmal und dann wird's losgehen. Nichtsdestotrotz hat der Cosmic gleich, Matthias, hat der Cosmic um ein Meinungsbild gebeten. Ab Zeile 90 könnt ihr dafür oder dagegen ein Plus 1 schreiben. Macht das doch mal, während wir hier noch reden. Matthias? Ja, aber richtig mit den Farben. Ich hatte gut. Ja, finde ich auch großartig, Cosmic. Du hast gesagt, dass eins jetzt fertig wird, das von Christoph produziert wurde, geht morgen online. Hast du schon mal das fertige Produkt schon gesehen oder noch nicht? Ich habe es noch nicht gesehen, das ist eine Überraschungstüte, aber ich gehe mal von aus, dass das passt. Okay, dann sind wir gespannt für morgen. Noch vielleicht ein kleiner Wunsch von mir, Georg, wenn du das dir überlegst. Überleg dir auch, wie du das irgendwie für uns alle oder so, für dich selbst transparent so gestalten kannst, dass es ja nachvollziehbar ist, was da passiert. Ja, klar. Also das ist ja allein schon bei dem Crowdfunding auch, ich meine, das ist ja transparent. Also du schreibst ja auch, warum brauchst du das Geld, was kostet die Produktion und so weiter und so fort. Also das ist eh sehr transparente Geschichte eigentlich. Und wenn das dann nicht klappt, das, was du so dir gedacht hast und gerade vorgeschlagen hast und wir dann da, was weiß ich, 4 Wochen das versuchen, das klappt nicht, dann können wir immer noch mit Pledgebank arbeiten. Jo. Ja, wir müssen auch nochmal an den Raven nochmal ein Dankeschön vielleicht von uns allen senden, weil er hat das ja jetzt ein gutes Jahr lang gemacht und sehr gut gemacht, wie ich finde. Wir haben damals gelernt und haben da erstmal die ganzen, was müssen wir alles berücksichtigen, was müssen wir da alles, also auch da haben wir eine Lernkurve einfach hingelegt und ich finde, das hat er super gemacht, jetzt kann er nicht mehr, weil er mit anderen Projekten halt sehr beschäftigt ist und es ist schon ein bisschen aufwendig, so wie er mir und dir, Cosmic, das immer erzählt hat, also das wäre eigentlich ganz nett, wenn wir da nochmal vielleicht vom Koordinatorenteam ein Dankeschön an den Raven senden. Ich dachte, der wird denn über den Crowdfunding gleich nachfinanziert. Also das werde ich auf jeden Fall machen. Ich hatte natürlich dem Raven das auch angeboten mit dem Geld, dass er ein bisschen Obolus kriegt, aber es ist wirklich, er kann einfach nicht, er ist überlastet und deswegen musste ich da eine Alternative finden. Ich hoffe, dass die Überraschungspackung morgen passt und wenn ja, dann kann man mit dem weiterarbeiten und ich schreibe den Raven auf jeden Fall an und ich habe ja auch die Hoffnung, dass er irgendwann mal wieder ein bisschen mehr Zeit hat und auch wieder für Projekte da zurückkommt. Aber das mache ich auf jeden Fall. Okay, wenn es dann keine Wortmeldung mehr dazu gibt, vielen Dank, Cosmic, für die Idee und für das, was du vorgetragen hast. Und ich freue mich drauf, über irgendein Konzept in den nächsten Wochen mal was zu lesen und drüber zu diskutieren. Finde ich toll, also sehr gut. Gute Aktion, ja. Dann kommen wir jetzt zu Top 6. Matthias, wer war das? Tja, das ist eine Sache, über die ich vor schon einigen Wochen gestolpert bin und die läuft schon seit jetzt 2-3 Monaten Und dem ersten, dem ich es vorgestellt habe, ich habe es noch nicht mal über die Mailingliste bisher geschickt gehabt, war der Wischer. Der hat sich das auch mal angeguckt. Ich glaube, der hat es sogar an einem Abend, hat er die, sind ja bisher 8 Ökonomen, die da drin beschrieben sind, alle in einem Stück durchgelesen. Er wird bestimmt jetzt auch gleich noch was dazu sagen. Ich finde auch das etwas, wo jeder, der in der AG Geldordnung hier mitarbeitet, das mal lesen sollte. Wie hoch die Übereinstimmungen teilweise sind dieser dort benannten Personen und also welche Gemeinsamkeiten da sind, welche Unterschiede dann in den Handlungsempfehlungen da sind und finde ich eine absolut spannende und sehr gelungene Serie, einfach wie es geschrieben ist. Es ist unheimlich verdichtet, man ist wirklich gefesselt, wenn man das liest. Und es gibt auch die eine oder andere Überraschung, finde ich. Hätte man vielleicht auch nicht gedacht, dass es da Gemeinsamkeiten zwischen einzelnen Ökonomen gibt, die man bisher als total unterschiedlichen Richtungen zugeordnet hätte. Also ich finde diese Serie sehr, sehr interessant und würde jetzt gerne das Wort noch an Wischer geben. Ja, das ist definitiv sehr, sehr interessant. Und ich finde auch, es ist sehr, sehr gut geschrieben. Also als ich das gelesen hatte oder jeden Artikel, den ich gelesen hatte, dachte ich immer so, Mensch, das war aber ein geiler Typ. Und das dachte ich im Prinzip bei jedem, obwohl ja total unterschiedliche Typen sind, einfach weil es sehr, sehr gut geschrieben war, was sie so für ihre Gedanken hatten, was sie so für ein Leben hatten und wie sie sich so auseinandergesetzt haben mit den wirtschafts- und geldpolitischen Themen. Durch sehr, sehr empfehlenswert, diese Serie sich mal zu lesen und mal einen Überblick zu bekommen, wer die verschiedenen Ökonomen und ökonomischen Theorien, die da so in den letzten 100 Jahren herumgegangen sind. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Der Link steht in Zeile 100 in unserem heutigen Pad und dann natürlich nachher auch im Protokoll. Gibt es noch Fragen, Wortmeldungen, Anregungen? Einfach lesen. Genau, dann würde ich jetzt eigentlich mal fragen, wollen wir ganz kurz den Reminder vom Top Sonstiges vorziehen und dann eine eventuelle Diskussion über das Gutachten machen, weil das könnte dann ja länger dauern. Gar kein Problem. Also das ist nur ein Hinweis. Nächste Sitzung AK Wifi. Sind ja einige Leute von uns in den letzten 2 Sitzungen dort gewesen. Die erste Sitzung war, glaube ich, direkt über die Schuldenbremse. Waren 4, glaube ich, von uns dort. Ich war da noch nicht dabei, aber letztes Mal war ich dabei. Und ich habe auch seit der letzten Sitzung noch 2-mal mit Melanie Kalkowski reden können, der sehr dran gelegen ist und uns, glaube ich, auch, dass wir eine Mumble-Podiumsdiskussion mit dem Themenschwerpunkt der Schuldenbremse für und wieder durchführen möchten. Und das muss organisiert werden und das muss auf der nächsten Sitzung, also wird das Thema sein. Deswegen hier der Reminder, alle, die daran interessiert sind, dass das einfach, dass ihr dort zahlreich mitmacht oder erscheint oder auch Vorschläge macht, wen wir denn da einladen könnten oder sollten. Ja, das war es eigentlich für diesen Reminder. Wolltest du noch was sagen? Ja, dass der AK Wifi, weil es einfach Nordrhein-Westfalen ist und haben wir uns mit denen zusammengetan, weil es soll nicht nur diese Podiumsdiskussion durchgeführt werden, sondern es wird auch dann bei der Landtagsfraktion noch vorgetragen werden, dass wir das einfach gemeinschaftlich mit denen machen. Das haben wir eigentlich für sehr sinnvoll erachtet. Ja, ich kann vielleicht noch ein bisschen was zur Historie sagen. Vor 1,5 Wochen war das, glaube ich. Da war die erste Sitzung AK Wifi, wo das Thema Schuldenbremse mit drauf stand. Da hatte ich ja auch eingeladen sozusagen oder angeregt, dass dann Leute von uns da mit dabei sein sollten. Und das Witzige war, das war also der Brax, der Axel war eben als Mitglied des AK Wifi da und 4 oder 5 von unserer AG. Und dann haben wir halt darüber diskutiert, wobei das eigentlich keine Diskussion war, sondern es war eigentlich mehr so das Austauschen unserer Argumente, denn wir waren alle der gleichen Meinung zum Thema Schuldenbremse. Es war halt keiner da von dem Arbeitskreis. Das war auch irgendwie geschuldet eines komischen Feiertags oder so. Ich glaube, das hatte irgendwas mit Halloween oder so zu tun. Eine Woche später wurde es dann wieder auf die Tagesordnung gesetzt im AK Wifi und da waren Matthias und ich da und irgendwie noch einer oder zwei von uns, ich weiß nicht mehr wer genau. Und da war, glaube ich, die Melanie da, richtig, Matthias? Ja, da waren auch vier oder fünf Leute vom AK Wifi dann da. Genau, und da kam das dann halt wieder auf die Tagesordnung und da haben wir dann eben auch mal ein bisschen aus unserer Sicht die Argumente mit ausgetauscht und kamen dann irgendwann drauf, ob man dann nicht vielleicht mal eine vernünftige große Mammel-Diskussion macht im Dicken Engel oder oben in dem Diskussionsraum. Und das fanden die Mitglieder des AKs halt sehr gut und ich glaube, dass es läuft im Moment, dass die da irgendwas organisieren. Und genau, dann ist eben nächste Woche am Dienstag die Vorbereitung zu dieser Mammel-Diskussion. Also wer Lust und Zeit hat, sollte einfach dazukommen am 21.11. im Raum NRW AK Wifi. Da muss man halt ein bisschen runterscrollen hier im Mammel, dann findet man die auch. Okay. Jetzt fällt mir natürlich noch ein, dass wir von den Koordinatoren hier oder uns nochmal besprechen müssen, wir müssen ein neues Vernetzungstreffen einberufen für die Schnittstelle zu Dirk Monopol und dem Piraten-Hauptportal. Ich weiß nicht, wie wir das am geschicktesten machen, das machen wir am besten informell, würde ich sagen. Das geht dann wieder alles vom Squad Berlin bis zum AK Wifi in NRW, AG Wirtschaft, wir, PG Finanzkrise, das Übliche halt. Dirk hat gebeten, dass wir einfach Redakteure bestimmen, die dann die Schnittstellen zu ihm sein sollen. Ja, jetzt weiß ich gar nicht so richtig den Zusammenhang zu dem Top, aber schick doch einfach mal den Koordinatoren dieser AG eine Mail und lad mal irgendwie abends um 9 zum kurzen Gespräch ein und dann treffen wir uns mal schnell. Ja, ich muss dann sowieso wieder von FJ bis Melanie dann wieder alle anhauen und Frank Giebel und so weiter, dass wir uns dann alle wieder treffen. Genau, machen wir so. Prima. Gibt's zum AK Wifi Fragen, Wortmeldungen, Anregungen, sonstiges? Dann kommen wir zum Top 8. Ja, ihr habt alle mitbekommen, heute war ganz groß Präsentation, Gutachten des Sachverständigenrates, unsere sogenannten fünf Wirtschaftsweisen. Ich persönlich hätte großen Diskussionsbedarf, ich weiß nicht, wie ihr das seht, deswegen habe ich es einfach als Top mit eingebracht. Ich fange einfach mal an, was dazu zu sagen und dann schreibt ihr einfach WMs rein, wenn ihr was sagen wollt. Wenn ich feststelle, hier interessiert sowieso keinen, was die sagen, dann lassen wir den Top einfach. Aber ich habe es mir heute Mittag angeschaut, die Präsentation live über Phoenix, über einen Livestream im Internet und war wie so häufig schockiert von dem, was uns dort von den Leuten erzählt wird und vor allen Dingen, was unser zukünftigen Bundesregierung ins Buch geschrieben wird von denen. Ich habe auch Teile von dem Bericht des Sachverständigenrates, der ist ja über 500 Seiten lang, aber ich habe einfach auch mal den Tipp von Heiner Flassbeck befolgt, nur mal die Suchfunktion innerhalb des PDF-Dokuments ausführen und nach Bofinger suchen und dann findet man nämlich die kontroversen Positionen zwischen der Mehrheit im Sachverständigenrat, das sind ja die vier anderen, und dem guten Herrn Bofinger, der in einigen Sachen halt eine andere Position vertritt. Und das sind halt vier Stellen, so wie ich es in Erinnerung habe, wo Bofinger halt gesagt, er sieht es ganz anders und hat es auch begründet und hat es aus meiner Sicht auch schlüssig begründet. Was mich halt richtig schockiert, sind solche Aussagen im Bericht des Sachverständigenrates wie auf gar keinen Fall irgendwas von der Agenda 2010 zurücknehmen oder verwässern. Es könnte die Erfolge, die das die Agenda 2010 doch gebracht hat für Deutschland, könnte dadurch gefährdet werden und es müsste sogar im Gegenteil noch mehr Reformen gemacht werden in Deutschland. Das hat mich dann schon mal aufgeschreckt, denn ich habe so ein bisschen Angst, dass die CDU das dann genauso auch umsetzen will und die SPD halt von ihren ursprünglichen Ideen und Forderungen ein bisschen zurückrudert am Ende der Koalitionsverhandlungen und auch eines Koalitionsvertrages. So, bis jetzt hat noch keiner WM geschrieben, deswegen rede ich weiter. Ja, dann sind auch so ein paar Sachen drin und da hat auch der Vorsitzende des Sachverständigenrates während der Pressekonferenz gesagt, er hatte also behauptet, dass die Rezession in Europa beendet ist. Also das erinnert mich irgendwie an Friedrich, ne, der ja auch mal was beendet hat. Also er hat einfach gesagt, Rezession ist beendet in Europa. Und es geht jetzt bergauf. Und in Deutschland ist natürlich das Ganze auch wie hat er so schön gesagt, der Aufschwung in Deutschland, der jetzt kommt, ist dann auch dem Binnenmarkt geschuldet. Man konnte das ja sehen, hat er gesagt, dass eben die letzten Jahre der Binnenmarkt sehr viel zu diesem Aufschwung beigetragen hat und zu dieser Stabilität. Wo er das sieht, frage ich mich erstmal. Also alle Grafiken, die ich so sehe, ist, dass der Binnenmarkt flach ist wie ein Brett, wie Heiner Flassbeck immer so schön sagt. Ich sehe da nichts, dass da irgendein Ding von über den Binnenmarkt kommt. Ja, ich höre jetzt erstmal auf mit meinem Monolog und vielleicht will der eine oder andere was dazu sagen. Ja, also Rudi, ich habe das ganz ähnlich. Also ich war auch schockiert, vor allem wieder das Timing und so. Ich vermute, ist natürlich bewusst so gesteuert und ich richte jetzt mal eine Frage an euch, vielleicht kann es irgendjemand beantworten. Wie kommt dieser Rat überhaupt zustande und warum hat er so ein Gewicht? Also wie können fünf Herren sozusagen so ein Gewicht haben bei Regierungsentscheidungen? Und wie wird der gewählt oder wie kommt es dazu? Ist das eine Lobbyvereinigung? Also erstmal, es sind vier Herren und eine Dame. Ja, danke. Die Beda Di Mauro, die ist die ist auch heftig. Wie der genau zusammengestellt? Am Tee, weißt du das? Nein, nicht wirklich, aber das ist auch auf der Flassbecks Seite ist ja auch erörtert worden, dass es genau eine kritische Stimme an drei Stellen mal gab, das ist Bofinger. Und ansonsten, ich finde, ich folge vollständig Flassbecks Analyse, das hat mit den Problemen, mit den Kernproblemen der Eurozone, mit den Handelssalden und den Außenhandelsbilanzüberschüssen und Defiziten nichts zu tun. Das heißt, hier wird an der völlig falschen Stelle irgendwelches Zeug behauptet. Das sind eindeutige Schutzbehauptungen von denen, die damals die Agenda 2010 unterstützt haben. Okay, ganz kurz bevor Wischer und Axel kommen, hier kommt im Chat des Pets von Thomas B. Der Rat hat fünf Mitglieder, die vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung jeweils für die Dauer von 5 Jahren berufen werden. Wischer? Also ich habe Pamphlet selbst gar nicht gelesen, sondern nur die Medienberichte. Und da ist mir nur aufgefallen, dass einfach nur die pure neoliberale Agenda war, die da vorgetragen wurde. Und dass ich mich gewundert habe, dass es in den Berichten überhaupt keine Erwähnung gab, dass der Herr Bofinger andere Positionen hätte, sondern da wurde dann der Herr Bofinger in einem Rutsch mit den anderen genannt und das war's dann auch. Dann habe ich mich gefragt, ob er da überhaupt was anderes gesagt hat, beziehungsweise warum er sich nicht vernünftig durchgesetzt hat oder beziehungsweise warum die Medien nicht wenigstens mal irgendwas davon auch zitiert haben. Okay, dann für mich noch für dich auch nochmal ein Hinweis. Ich habe ja auf der Medienliste das PDF-Dokument dieses Berichtes verlinkt und rufe es einfach auf und nutze die Suchfunktion und such nach Bofinger, das reicht. Dann kommst du immer zu den Punkten, wo er eben seine abweichende Meinung zur Mehrheit des Sachverständigenrates erzählt und begründet. Axel? Poste doch bitte den Link noch ins Chat. Mach ich, ja. Axel? Die Frage, wie setzt sich der zusammen, ist ja die, wer legt fest oder wer bestimmt nachher, wer da hineinkommt. Vor Bofinger waren das ja 5 Angebotstheoretiker. Das war eine ganze homogene Masse. Irgendwann ist ja einer dieser 5 Angebotstheoretiker herausgeflogen und der Bofinger hineingekommen. Und also diese Frage, wer legt fest oder wer bestimmt es, wer da drin sitzt, die ist durchaus wichtig. Denn das ist ja die Stelle, die mit festlegt, welche Mehrheit nachher dort drin sein wird und wo die Minderheit ist. Bofinger mit 4-1 oder 1-4, wundert mich nicht, dass der groß zitiert wird, zumal unsere Medien ja nun nicht mehr so ganz frei sind, meine ich. Ja, also hier, der Thomas macht hier eine gute Erklärungsarbeit im Pad. Also die Quelle, die er vorhin benannt hat, ist Wikipedia. Das heißt also, der Rat hat 5 Mitglieder, die vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung jeweils für die Dauer 5 Jahren berufen werden. Und dann kommt das Entscheidende. Traditionsgemäß werden bei der Besetzung je eines der Mitglieder des Gemeinschaftsausschusses der deutschen gewerblichen Wirtschaft beziehungsweise die Gewerkschaften gehört. Und Bofinger kommt halt auf Vorschlag von den Gewerkschaften. Und dass der natürlich eine andere Meinung vertritt, eher nachfrageorientiert anstatt angebotsorientiert, ist anscheinend oder ist logisch, nehme ich an. Okay, ich habe im Pad in Zeile 107 nochmal die über 500 Seiten des Gutachtens vom Sachverständigenrat verlinkt. Kann man wirklich mal lesen, also wenn man mal ein bisschen Zeit hat, also erstmal, ich habe es so gemacht, dass ich, wie gesagt, erstmal nur nach Bofinger gesucht habe und habe dann immer seine gegenteilige Meinung und bin dann ein bisschen nach oben gescrollt und habe mir dann halt die Meinung der Mehrheit des Sachverständigenrates durchgelesen und teilweise sind da wirklich erschreckende Sachen drin und aus meiner Sicht auch falsch, also richtig falsch, also auch sachlich falsch. Könnte man nicht versuchen, es in diese Doku mit reinzubringen, die da bei Arte dann gedreht werden soll? Dass man darauf vielleicht aufmerksam macht und gerade auf die paar Punkte auch mal versucht, ein bisschen einzugehen und das zum Thema zu machen? Aus meiner Sicht ist das ein bisschen schwierig, weil der Sachverständigenrat, wie gesagt, sind ja 5 Leute und es gibt halt 4, die eine Richtung vertreten und einen, der sozusagen die Minderheitenmeinung immer hat. Der Normalbürger sagt eben, okay, es gibt einen, der sieht es ein bisschen anders, aber die Mehrheit der Sachverständigen, der Weisen, sagt ja, nee, das muss so und so laufen und es gibt eben einen, der ein bisschen abweicht, naja gut, der ist nicht so wichtig. Und deswegen wirst du sowas auch nie in die öffentliche Berichterstattung vernünftig reinbekommen, glaube ich. Wir können es halt politisch versuchen, als Piraten hier jedenfalls in unserer AG irgendwas machen und wir haben ja auch Bofinger schon da gehabt und er hält ja auch super Vorträge. Ich habe vor kurzem erst einen wieder verlinkt, wo er seine Sicht der Dinge auch mal bringt. Die anderen sind halt neoliberal und das ist eben so. Ich frage mich halt, was einfacher ist, ob man unsere eigenen Themen da aufmacht und versucht da für unsere Themen halt irgendwo Interesse zu finden oder ob man bestehende Themen jetzt da aufgreift aus dem Bericht und versucht da Position zu ergreifen oder eben bestehende Paradigmen oder so, was da geäußert wird, so, ich habe es noch nicht gelesen, aber also die ein bisschen in Frage zu stellen und ja, wenn man sich da ein bisschen Mühe machen würde, ich weiß jetzt auch nicht, was wirklich vielleicht, wo man besser mit ankommt oder wo man jetzt dann, was eher angenommen wird von der Redaktion da, Arte. Okay, lassen wir mal Arte ganz kurz, also jedenfalls, was ich gerade sagen will, außen vor. Mir fällt gerade was ein, weil ich fand den Einwand von Cosmix sehr interessant, den Zeitpunkt. Der Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, Bundespressekonferenz ist das, glaube ich, gewesen sogar. Das wird dann ja immer medienwirksam übergeben, dieser Bericht. Kommt genau in die Koalitionsverhandlungen und zwar bevor die über den Mindestlohn reden. Und die Mehrheit des Sachverständigenrates lehnt den Mindestlohn ja vehement ab. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und eventuell könnte man sich mal überlegen, ob wir nicht als AG dazu mal eine Stellungnahme abgeben und einen vernünftigen Text formulieren und es der Bundespartei als Vorlage geben für eine Pressemitteilung. Ja, das fände ich sehr gut. Ich will noch dazu sagen, ich habe, also könnte sein, dass mein Internet gleich abschmiert, deswegen beeile ich mich. Ich habe heute das in der Süddeutschen gelesen, also ich habe mir die Zeitung gekauft, habe mir das angeguckt und war auch schockiert. Da war nicht der geringste Widerspruch, es war im Prinzip eine reine PR-Meldung zur Beeinflussung der Nation sozusagen. Also das ist, also ich vermute, dass da ganz stark, dass das einfach ein genialer strategischer Schachzug mal wieder war von unserer Angela. Und also ich halte es für dringend notwendig, solche Praktiken mal kritisch zu hinterfragen. Was war da genauer drin in der Süddeutschen? Ja, habe ich jetzt gerade den Link dazu ganz. Ja, ich habe die Printausgabe habe ich am Kiosk gesehen und war über diese Zahlen, die ich da gelesen habe, schockiert. Ich meine, bei den Leuten bleibt ja nur hängen, Mindestlohn ist Mist. Dann stand noch drin, dieses Sparprogramm, also die Austeritätspolitik muss auf Europa übertragen werden. Also der ganze Horror, den wir schon zigmal hier durchdiskutiert haben, der wird hier nochmal richtig zementiert, manifestiert. Und ich habe jetzt das ganze Blatt noch nicht durchgelesen, aber es gab keinen Hinweis auf irgendeinen kritischen Kommentar oder irgendwas. Es war im Prinzip eine 1:1 Berichterstattung von dem, was die da von sich gegeben haben. Und das fand ich schockierend. Es war mir sogar 2,30 Euro wert, ja, dieses Blatt zu kaufen, ne? Ja, und da fällt mir was ein, was ich, also jetzt, was ich gerade gesagt habe, meine Idee, ob wir vielleicht mal was formulieren, was wir der Partei zur Verfügung stellen könnten, aber was sie daraus machen, ist ja wieder, können wir nicht beeinflussen. Ich würde als Eingangssatz etwas schreiben bei diesem Artikel, das da würde stehen, und wenn alle anderen die von der Partei verbreitete Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. Zitat George Orwell, 1984. Ja, Rudi, du bist doch der Mann für solche Sachen, ey. Fang da doch mal an, das wäre toll. Ja, das wäre ein Reißer schon. Ja, ich weiß nicht, jemand von euch hier, der sagt, jo, der mache ich mit, dann würde ich ein Pad aufmachen und würde für morgen Abend irgendwie mal spätabends 21 Uhr oder sowas kleine Rundfrage starten, wer Lust hat, da mitzumachen. Ja, morgen weiß ich nicht, ob es klappt bei mir. Ja, also wenn ihr sagt, oh nö, wollen wir, ach nö, wir wollen, nee, sowas wollen wir gar nicht und der Partei wollen wir schon gar nicht irgendwas Gutes machen, dann lassen wir es halt. Nee, ich find's klasse, aber ich muss bei der Mitarbeit leider auch passen. Aber ich find's großartig, wenn das gehen würde. Ich halte es sogar für absolut notwendig. Ja, also ich das Freitag bei mir würde mir besser passen an für sich. Aber toll finde ich schon, so einen guten Aufmacher oder so einen Aufreißer eben dann einfach mal brainstormen. Wischer, als du als Koordinator, was sagst du dazu? Ich stelle es mir schwierig vor, das rauszukriegen, aber... Naja, und wenn man es halt nicht... Wir haben immer noch unseren Blog und ich finde, wir als Ergebnis sind auf jeden Fall uns zu Wort melden. Also, fände ich sehr wichtig. Ja, wir dürfen halt nicht lange warten, ne? Also, ich meine, das ist heute rausgekommen. Es gibt jetzt diesen aktuellen Bezug. Wir können jetzt nicht hier eine Woche irgendwie diskutieren und dann irgendwas rausbringen. Das müsste morgen oder übermorgen der Partei vorgeschlagen werden als Statement von uns. Ob die was draus machen, ist was anderes, aber wir könnten es dann danach immer noch auf dem Blog verbreiten. Ja, dann gleich morgen fixer Termin, treffen wir uns und überlegen uns was. Ja, okay. Dann schlage ich vor, morgen nicht zu früh. 20:30 ist es okay? Ja. Gut. Ich werde noch mal ein paar, die jetzt schon wieder weg sind, hier noch mal eine Mail schicken. Ich denke mal, über die Mailingliste braucht das nicht gehen. Viele lesen die auch nur so Interesse halber. Mach nicht. Ja? Klar. Okay, dann schiebe ich es gleich nochmal über die Mailingliste und lade ein, morgen Abend 20.30 Uhr, kurze Sitzung, was heißt kurz, aber eine Sitzung, um einen Text zu verfassen, als Reaktion auf den Bericht des Sachverständigenrates. Gut, dann haben wir Top Sonstiges ja quasi gar nicht gemacht, weil den Reminder habe ich zu Top 7 gemacht. Hat noch irgendjemand was, wo er sagt, so, das müsste ich jetzt nochmal loswerden? Also zu dem Thema mit den Sachverständigen, vielleicht würde sich das auch mal lohnen, wenn man sich da zusammensetzt und eine E-Mail an sich dort einen raussucht und dort versucht, die an ihrem wissenschaftlichen Anspruch, Selbstanspruch zu anzusprechen. Ja, also ich lese gerade von einem Wirtschaftsweisen, dass er für die Schuldenbremse ist, aber gleichzeitig und im Gegenzug fordert, dass die Umsatzsteuerausnahmen dafür abgeschafft werden müssen. Und was wir sehen, ist, dass halt die Schuldenbremse kommt, aber Ausnahmen werden nicht abgeschafft. Und wenn man dann jemanden, zum Beispiel jetzt nur einen Vorschlag vorwirft, dass er sich instrumentalisieren lässt für gewisse Interessen, könnte aber auch in eine andere Richtung gehen. Jedenfalls eine E-Mail schreiben oder so direkt ansprechen. Hast du heute meine Mail auf der Mailingliste gelesen um 18.01 Uhr, wo ich zitiert habe von Flassbeck, der nämlich genau diese Widersprüche, die da teilweise existieren, in dem Butter, wo ich das zitiert habe? Ich habe es gerade geöffnet. Ja, fass mal kurz zusammen. Ja, also ich habe jetzt aus dem Bericht des Sachverständigen Rates die Zeile 88 nicht im Kopf und habe es auch nicht gelesen, aber ich gehe mal davon aus, dass Flassbeck da keinen Quatsch schreibt, wenn er sich darauf bezieht. Also Flassbeck sagt ja, der Rat schreibt über die Ersparnisbildung in den Staaten, die unter der Aufsicht der Troika stehen. Und der Sachverständigenrat will halt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte und will auch, dass die privaten Haushalte sparen. Und er will, dass diese Staaten auch keine Außenbilanzdefizite mehr haben. Also Private sollen sparen, Staat soll sparen und sie sollen auch keine Defizite mehr mit dem Ausland haben. Ja. Dann müssten wir mal gucken, was Adam Riese dazu sagt. Ja, das ist doch relativ einfach. Das heißt, nur ein Teil der Bevölkerung kann sparen, der Rest wird sich verschulden müssen und der große Brocken der entsprechenden Verschuldung werden dann die gesamten Firmen und Unternehmen sein. Nee, zu dem, also die Haushalte, also der Staat. Wir nehmen mal irgendein Land, Spanien. Ja? Also der Staat soll sparen, die Haushalte und Unternehmen sollen sparen, also der private Sektor, dazu zählen die auch die Unternehmen. Und sie sollen keine Defizite mehr machen zum Ausland. Das geht nicht. Das ist mathematisch nicht machbar. Unmöglich. Ist Quatsch. Ja, in dem Moment, wo du jetzt hier in die Vollen gehst und Saldentechnik, Saldenmechanik oder Lautenbach Stützel anführst, dann im Zweifelsfall kommt, das ist doch schon lange widerlegt, bitte nächstes Thema. Ja, und das wäre sicherlich ein Punkt, den man dann halt in so einer PM, ein PM-Angebot, sage ich mal, ob was die Partei daraus macht, können wir sehen, aber so ein PM-Angebot definitiv mal aufgeführt werden kann. Hier werden Vorschläge gemacht, die mathematisch unlösbar sind. Ja, so einfach. Ich würde es versuchen, ganz einfach zu halten, Rudi, da, wie du gepostet hast, von dieser Pressekonferenz da, dass die da da was in, also die sehen das so eine Vision, die Zukunft, der Aufschwung wird durch den Binnenmarkt kommen und aber gleichzeitig die Löhne, wenn, oder sie treten dafür ein, dass die Löhne gleichzeitig dann runter, das Lohndumping beigehalten wird. Und das ist ja ein Paradox irgendwo, wie man das so wir das halt Mechanik, wie wir uns das bewusst sind, ja. Und dass man das einfach mal versucht zu belegen und es dann ja so weitergibt. Das Schöne ist doch, dass man von seinem Lohn, von seinem Entgelt, von seinem Einkommen doch bitte ab jetzt auch einen größeren Teil bitte nicht mehr zum Einkauf von Waren verwenden soll, sondern das soll man doch für später zurücklegen. Ja, das sind dann die Feinheiten. Ne? Also da steht ja auch was drin in dem Bericht, habe ich auch kurz überflogen, dass sie eben auch sagen, dass der demografische Wandel, ne, da geht es wieder um das Thema Rente, und dass dann doch da bitte auch mehr private Vorsorge wichtig ist von den hohen Löhnen, die wir hier in Deutschland gerade zahlen. Ja, man muss ja gar nicht so weit ausschweifen, denke ich. Einfach wenn nach der Binnenmarkt, wenn die der Nachfrage aus dem Binnenmarkt hier, also konsumkräftige Nachfrage erwarten, dann kann man doch nicht einfach die Löhne runtersetzen. Das widerspricht sich fundamental, ne? Ja, bin ich voll bei dir. Also das können wir sicherlich morgen Abend mal gucken, ob wir das irgendwie vernünftig formuliert kriegen. Okay, ich schreibe jetzt die Mail. Ich würde sagen, alles, was wir jetzt noch besprechen, können wir so ein bisschen Smalltalk nach Ende der Sitzung machen. Oder hat jemand noch was Wichtiges, was er unbedingt loswerden will? Dann beende ich jetzt den offiziellen Teil der Sitzung um 21.34 Uhr. Danke allen Teilnehmern, war wieder sehr gut, hat mir sehr gut gefallen und beende jetzt die Aufnahme. Nach Ende der Aufnahme können wir ein bisschen Smalltalk machen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.